Abschnitt 3 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Malaria, Kapitel 3. Er ging traurig durchs Glacis. Den ganzen Tag hatte er sich gequält. Er versuchte zu arbeiten, aber es war, als ob man aus seinem Gehirn alle Gedanken ausgefegt hätte. Er fühlte es. Ihn schreckte dieser Schmerz, der seine Gedanken durchwühlte. Hanka! Er ging traumtrunken. Die Menschen schwebten wie Traumgestalten vor seinen Augen, wie schwarze Silhouetten. Er hörte nichts von dem Gewirr der Menschenstimmen. Er hörte nicht ihre dummen Sprechweisen. Ab und zu stieß ihn jemand an, aber er achtete nicht darauf. Plötzlich packte ihn ein furchtbarer Schreck. Es war unendlich still und er hörte keinen Menschenschritt und keinen Menschenlaut. Es kam ihm vor, als ob hinter ihm eine Prozession unsichtbarer Menschen schreite, die so traurig, so still und so stumm sind wie er, dass sie Angst haben, einen Laut hervorzubringen, dass sie befürchten, laut aufzutreten, um nur nicht die Ruhe zu stören. Denn jedes Echo müsste den wahnsinnigsten Schreck hervorrufen. So musste die Welt ausgesehen haben, als die Menschheit das letzte Gericht erwartete. Der Himmel war rot wie Safran. Die Jahreszeiten hatten sich umgedreht. Schnee im Sommer, dann wieder eine höllische Hitze um die Winterszeit. Die Menschen in wahnsinnigstem Schreck wagten nicht aufzuatmen. Nur die Vögel suchten sich in tödlichstem Angstschrei einen Ort, wo sie sich verbergen könnten. Und es kam ihm vor, als hätte er alle diese Menschen angesteckt mit seinem traurigen Schmerz, der sich wie ein Pestfleck von einem Herzen in das andere verpflanzte. Wozu dieser Schmerz? Hanka ist doch da. Werde ich sie jemals bei mir haben, meine einzige, meine in den Schauern meiner tiefinnigsten Seele geborene Hanka? Und wieder kam es ihm vor, als ob eine todestraurige Prozession hinter ihm wandelt. Doch nein, sie sind frohen Mutes, unterhielten sich. Sie waren gleichgültig und gar nicht traurig. Er kam zum Bewusstsein, sah sich neugierig um, als ob er nie vorher Menschen gesehen hätte. Plötzlich empfand er eine wilde Wut und Hass. Die Gesichter der Menschen, die er um sich herum sah, nahmen den seltsamen, ungeheuerlichen Ausdruck vorweltlicher Bestien an. Die Gestalten wandten und krümmten sich in unerhörten Kontorsionen. Sie wuchsen ins Unerhörte und in ihrer zwerghaften Scheußlichkeit erschienen sie wie Gnomen. Die Lippen dieser Menschenhorde verlängerten sich ins Ungeheuerliche, wie ein wütender, gieriger Schnabel des heißhungrigen Greifen. Dann wieder sah er das Menschengesicht in Gestalt von Schweineschnauzen, dann wieder als Esels, Pferde und Kamelschnauzen. Die Menschenseelen fingen an, ihre abscheuliche, eklige Nacktheit zu entdecken. Der widerlichste Verrat, der ekelhafteste Schmutz, Neid, Hinterlist und Gier thronten über dem schwarzen Gewölbe dieses unsagbar majestätischen, herrlichen Baume. Ich bin vielleicht krank. Ich habe doch nie Hass gefühlt. Woher der Hass? Weil ich gehasst werde. Sie hintergehen mich, belügen und betrügen mich auf Schritt und Tritt. Meine Schuld, meine große Schuld. Ich habe Liebe vorgeheuchelt. Womit habe ich denn geliebt? Doch nicht mit dem Herzen, höchstens nur mit einer lächerlichen Eitelkeit, weil sie so und so war. Und dann, als ich endlich müde und überdrüssig ward, habe ich sie weggeworfen wie einen verfaulten Apfel. Übrigens, was hast du den Menschen vorzuwerfen? Sie belogen, betrogen, bestahlen dich, weil ich sie dazu zwang. Habe ich nicht meinen Dienstboten gesagt, ihr dürft mit meiner Erlaubnis stehlen, nur nicht zu viel? Das habe ich gut gesagt, sehr gut. Und er durchwühlte sein Gewissen mit einer gehässigen Wut, mit hängerischer Lust zernagte er sein Herz. Allen Unrat, jeglichen Schmutz seines Lebens breitete er vor seinen Augen aus und fühlte einen wachsenden Widerwillen und Ekel gegen sich und Verachtung gegen Menschen. Ekel, Ekel, Ekel. Ich log, ich verriet, ich hinterging Menschen, die da im Evangelium als gebenedeit gepriesen werden. Ich habe mit reinen und weißen Täubchen gespielt, um ihnen den Kopf abzudrehen. Ich habe die menschliche Seele auf die fürchterlichste Folterbank gespannt. Das ist das Ebenbild von mir und allen diesen Erdensöhnen. Wirf dich in die Brust mit ganzer Macht und sage dir, du bist ein Halunke, ein kalter Halunke, ein Verbrecher, der in vollem Bewusstsein alle seine Verbrechen begeht. Ekel, Ekel, Ekel. Warte nur, warte, nicht so schnell, flüsterte etwas in seiner Seele. Es gibt so vieles, das dich entschuldigen könnte. Entschuldigen? Nein, das ist gut für Feiglinge. Auf meine Schultern nehme ich die leichte, süße Last. Keine Entschuldigung, mein Herr. Ich habe diese heilige, reine Frau verführt. Ich habe sie umgarnt mit den listigsten Netzen, weil ich sie so heißinnig liebte. Sie hat an mich blind geglaubt und blind hatte sie ihr Herz mit uferloser Hoffnung und Glauben in deine Hand gegeben. Und du ließest sie allein. Schwein, Schurke du, rief er in sein eigenes Herz. Er dachte nach. Nein, nein, du verleumdest dich zu sehr. Du machst dich selbst vor dir ekelhaft. Damals konntest du es nicht dulden. Und wieder zankte sein Gehirn mit seinem Gewissen und seiner Liebespflicht. Und er spieß sich ins Angesicht und grub sich mit seinen eigenen tollwütigen Zähnen ins Herz hinein, riss an ihm und hätte es in kleinste Stücke zerrissen. »Warum hast du das getan?« schrie es in ihm. »Weil du ein Feigling warst.« »Nein, eigentlich kein Feigling. Nur war dir alles so gleichgültig, hier oder da, und plötzlich, wie ein Wundertraum, ist Hanka erschienen, wo du, ein Greis, zum neuen Frühlingsleben aufblühtest. Seine sieche Gestalt strotzte jetzt von Jugendkraft. Sein Wort wurde so mächtig, als ob es die Erde mit einem mächtigen Feuer ausgespien hätte. Er riss an den Ketten, die ihn an die Erde banden, riss und riss. Ja, jetzt wusste er, warum er sich losriss. Du liebst doch Hanka über alles. Es gibt nichts, das du je so geliebt hattest. Nur Hanka. Hanka, Hanka. Und warum hast du sie auf einige Monate verlassen? Er wollte sich selbst kein Entschuldigungsattest ausstellen. Er wusste nur, dass er Hanka liebte. Unendlich liebte. Vergebens suchte er nach einem Entschuldigungsgrund, aber er wollte sich selbst nicht entschuldigen. Mit irrsinniger Wut riss er sein Herz in Stücke, bespie es, verachtete sich, fühlte ein äußerstes Behagen in der Misshandlung seines eigenen Seins, in der Freude, alles das in den Kot zu treten, was noch den letzten Anschein von Ehrlichkeit hatte. »Warum, warum hast du es mir angetan?« Vor seinen Augen blühte hoch auf eine stille, kleine, schlanke Gestalt mit dem zarten Gesichtchen eines Kindes, dessen Augen erschreckt und angsterfüllt ihn anstarrten. Er fühlte, wie sie mit fliederweichen Samthänden sein Gesicht koste. »Wirst du mich niemals verlassen? Niemals?« Und ihre Augen irrten herum wie aufgescheuchte Schwalben. Sie verfolgten jeden seiner Schritte. Sie liefen hinter ihm. Sie bissen sich in die Tiefen seines Herzens. Wollten auflösen das dunkle Rätsel seines Herzens, wollten aufwickeln das tiefe Rätsel ihres Schicksals, denn dieses Los entschied über ihren Tod und Leben. Aber mein Gott, wozu ihr Verdacht? Er liebte sie doch über alles. Er liebte eine Frau zum ersten Mal in seinem Leben mit unendlicher Leidenschaft und gleichzeitig mit der trostreichen, sehr weichen Liebe, mit der eine Mutter ihr Kind liebt. Mit heißer, lohender Flamme, wie ein Herz noch nie geliebt war. Und nun, allmächtiger Gott, was ist geschehen? Plötzlich fühlte er ihre Tränen, große, warme Tränen, die ihm die Seele lohheiß machten, und sein Gehirn kreiste um die eine verzweifelte Frage, warum er nicht sterben kann. Und er empfand eine solche abgrundtiefe Liebe zu Hanka. Jetzt möchte er sich zu ihren Füßen wälzen, ihre kleinen, kleinen Füße küssen und Worte der heißesten Liebe aus seinem Herzen reißen, sie an sich schmiegen und sie kosen und sie auf seine Hände nehmen und tragen, tragen in dem Zimmer herum und wiegen, bis ihr armes Köpfchen an seiner Brust einlullt. Zu spät, er knirschte mit den Zähnen. Alles hat sich für ihn geopfert. Sie fühlte das Übermaß des Verbrechens, ihren Gatten zu hintergehen. Das Blut übersprudelte ihr Herz, wenn sie ihn in ihren Gedanken vor sich sah und dem sie, ein armer Waise, so viel verdankte. Er hat sie aus der engen, schwülen Atmosphäre des Hauses erlöst. Er hat sie mit Liebe umgeben. Aber nun fühlte er, dass sie ihm fremd ist, dass in ihr etwas Furchtbares vorgeht. Er wusste es, dass sie ihm fremd, kalt und unzugänglich ist. Und sie wiederum kannte allzu genau seinen Schmerz und seine Qual, fühlte sich verdammt und in die tiefste Hölle gestoßen. Aber die eisernen Krallen der Liebe würgten sie. Jegliches Pflichtbewusstsein, jegliches Mitleid hat sie in ihr erstickt, denn sie liebte Tscherkassky. Er war der Inhalt ihres Herzens, ihrer Seele. Er schrak auf. Plötzlich sah er Hankas Mann im Salon, wie er vom Schreibtisch aufsteht, nach langer Arbeit das Abendbrot isst. Dann sagte er Gute Nacht und setzte sich wieder hin an seinen Arbeitstisch und arbeitete, um in diesem Arbeitstaumel alles zu vergessen. »Du Hund«, schrie er in sein Herz hinein, »siehst du nicht, wie er weint, wie das Ächzen und Stöhnen seine Brust weitet?« »Nein, nein, er weint nicht, dazu ist er zu stark. Er speit nicht Flüche, dazu ist er zu mächtig.« »Und du, was hast du in deinem Herzen?« schrie er auf. »Kot und Egoismus.« Und das erste Mal seit langer, langer Zeit empfand er einen ungeheuren, einen namenlosen Schmerz. Der ganze Himmel wälzte sich in furchtbarer Schwere auf sein Haupt. Es kam ihm vor, als hörte er in diesem stillen Park das tote Sausen der Bäume, und aus seinem Herzen riss sich ein wahnsinniger Erlösungsschrei nach dem Tode, nach dem Ende, nach dem Untergang. Sein Auge überflog ein unendliches Panorama. Hässliches, kotiges, schweres Leben, voll von ekelhafter Sucht, um ein wenig Geld zu verdienen, voll von ekelhafter Hinterlist, um die Menschen zu unterjochen. Er setzte sich auf eine Bank und ließ den Kopf tief auf seine Brust sinken. Er konnte nicht atmen, fühlte nur in seinem Kopf unausstehliche Hitze und Feuer. Plötzlich zuckte er auf. Schnell schritt an ihm eine Frauengestalt vorbei. »Hanka, um Gottes Willen, Hanka!« Er sah ihr lange nach. »Nein, nein, ich irre mich, es ist doch unmöglich. Sie ist weit, weit von hier.« »Hanka, Hanka!« Jetzt stand sie lebendig vor seinen Augen. Er fraß an ihr mit unerhörter Sehnsucht und Gier. Er fühlte ihre kleinen, süßen, weichen Hände, wie sie sein Gesicht streichelten. Jetzt wühlte er sich mit seinen Fingern in die kostbare, weiche Seite ihrer Haare. Dann sog er in der tiefsten und heiligsten Lust die Harmonie ihrer Bewegungen in sich hinein. Er sah die unschuldigen Augen eines Kindes, das mit Neugierde und mit Schreck auf das Seltsame horchte, das ihr Herz öffnet. Aber plötzlich sah er sie schreckerfüllt und halb wahnsinnig. »Was willst du, was willst du? Vielleicht mich tot quälen, mir neue Wunden beibringen, mit Kot mich beschmeißen. Geh, geh, geh!« Er sank in sich hinein. Er wollte noch nachdenken, wie er sie treffen, wie er es ihr klar machen könnte, dass er sie über alles liebt und das, was jetzt als Schurkerei ausschaut, ein Lebenszwang war. Tausende überzeugende Argumente flogen ihm wie das Federkleid gerupften Gefieders durch sein Hirn. Aber die Qual hatte seine Kraft erschöpft. Nur ein einziges Verlangen. Ruhe. Ruhe. Er dachte nach. Nein, keine Ruhe. Keine schmerzverbissene Stille. Lärm, Tumult, Musik. Etwas, womit er dieses tollwütige Herz übertäuben könnte. Plötzlich fühlte er heftige Stiche in seiner Brust. Ich bin krank, ich bin sicherlich krank, aber das geht vorüber, das hat nichts zu bedeuten. Ich werde zu Scharski gehen. Um Himmels Willen, wie konnte ich es nur vergessen? Er bat mich so inständigst, dass ich sein neues Oratorium anhöre. Er sagte ja, dass ich ihm eine Gnade damit erweise, wenn ich zu ihm käme. Er schleppte sich hin zu Scharski. Ende von Abschnitt 3.